es ist noch nichts geschehen, wodurch wir untergehen. Alles, was jetzt noch passiert, macht euer Antlitz gar schockiert. Viel zu spät habt ihr bemerkt, dass ihr euch selbst zerstört. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ich weiß nur, das ist nicht das ist, was ihr wollen sollt, was vorher war. Eines schönen kalten Tages nahm er schnell seine Beine und ging den Weg bis in die Berge. Weit weg bis zu dem Ort, von dem aus er sein Haus nicht mehr durch all die Wiesen sehen konnte. Die schwarz gebrannten Weiden, Kerzen leuchten tief in die leere Dunkelheit. Diese Worte herzlos nüchtern gesprochen, einsam als schüchtern. Löcher in den Socken von den Weiten dieses Weges. Er durchquert die Flüsse rein, Donau, Tigris, Ganges. Atme Stickstoff, atme Wasser, kalt, warm, erfroren. Der Tod birgt neues Leben, es ist schon lange Zeit. Ein Haargummi in der Hand, dreh ein Flummi an die Wand. Wird er irgendwann erkannt oder vorher doch verbrannt? Was vorher war? Was vorher war, weiß keiner. Schmerzen werden immer mehr und hinterher fällt es so schwer wie nie zuvor. Eines schönen kalten Tages nahm er schnell seine Beine und fand sich in einer düsteren Gaststätte ein. Er trank zwei Bier und Whisky, noch viel mehr, sah die andere Seite der Erde bereits. Er war so voll wie die Nacht dunkel, fühlte sich leerer als jemals zuvor. Keiner kann sich vorstellen, wie sie hervorschnellen. Dampf vor Augen wird es keiner glauben, die Welt zu Füßen will sie doch keiner küssen. So viele Leute.